إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، wir machen weiter inshallah mit der Erklärung von Subul As-Salam und wir sind in Kapitel 15 von dem Buch des Al-Biyu' des Handels, Hadith 843, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Babu al-Musaqati wal-Ijara an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع، اتفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أيقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. هذا الحديث دليل على صحة المساقات والمزارع. المساقة والمزارع بارك الله فيكم هي أن يعطي رجل البذر أو الماء و يكون له يعطيها لصاحب الأرض ويكون له حصة من الربح، يسمى المساقة والمزارع. وهو قول علي وبكر وعمر وأحمد وابن خزيمة وسائر فقهاء المحدثين. وتجوز المساقة والمزارع معا أو كلاهما، يعني واحد أو أحدهما. واختلف أهل العلم في مسألة المساقة والمزارع بالنسبة للمدة، فمنهم من يرى إذا كانت المدة غير معلومة فلا يجوز، ومنهم يقول لابد أن تكون حتى لو كانت مو معلومة لا بأس. والمساقة معلومة لأنها إيجار ولذلك تجوز، اتفقوا على ذلك. قال ابن القيم في قصة خيبة دليل على جواز المساقة والمزارع بجزء من الغلة من تمر أو زرع، فإنه صلى الله عليه وسلم عمل أهل خيبر على ذلك واستمر على ذلك إلى حين وفاته، لم ينسخ البتة، واستمر عمل خلفاء الراشدين عليه، وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء بل من باب المشاركة، وهو نظير المضاربة سواء. فمن أباح المضاربة وحرم ذلك فقد فرق بين متماثلين، فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعا، فدل على أن هديه صلى الله عليه وسلم عدم اشتراط كون البذر من رب الأرض وأنه يجوز أن يكون من العامل، وهذا كان هديه وهدي الخلفاء الراشدين من بعده، وهو المنقول الموافق للقياس. أما قول الأحناف والهادوية بأن المساقة والمزارع لا تصح فلا يوجد عليه دليل، والله تعالى على وأعلم. إذن لا بأس أن يعطي العامل أن يعمل في الأرض ويستأجرها من صاحبها أن يسقيها أو يبذرها وله شيء من الربح ولصاحب الأرض كذلك، فهو من باب الإجارة أو من باب المضاربة أو من باب المشاركة، الشراكة بين اثنين. بارك الله فيكم. كابيتل فون المساقة والإيجار. المساقة بس يمن ein Land bewässert, ein Grundstück bewässert und der bekommt ein Anteil von dem Gewinn. Das wird Land angenommen, ein Stück Land gehört dir. Und ich komme zu dir und sage, okay, ich werde das bewässern und ich bekomme etwas. Entweder du gibst mir was oder ich warte bis die Ernte und dann bekomme ich einen Anteil von der Ernte. Al-Ijara, das ist das Mubarakalofikum, das Land oder das Landstück vermietet oder verpachtet für bestimmte Zeit. Ibn Umar erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einen Vertrag mit den Leuten von Khaybar gehabt hat, dass er die Hälfte von dem Ertrag der Ernte des Dattels oder Pflanzen bekommt. Und die bekommen die Hälfte. Das ist bei Bukhari Muslim. Und auch in einer anderen Version, sie haben ihn gefragt, dass er sie bestätigt, dass sie dort im Land arbeiten und er bekommt die Hälfte des Ertrages. Der Prophet sagte, wir bestätigen euch, solange wir wollen. Solange wir wollen. Das war so bis Zeit von Umar ibn Allah alayhi, als er sie von Khaybar natürlich vertrieben hat. Und Muslim hat überliefert, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat den Juden von Khaybar die Palmen von Khaybar gegeben und auch das Land, der hat ihnen an sie das gegeben, dass sie drin arbeiten und der bekommt die Hälfte von dem Ertrag. Das Hadith ist klar bezüglich Barakallahu fikum Bewässern und bezüglich auch Vermieten oder Verpachten. Und zwar hier sieht man Barakallahu fikum, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit den Leuten von Khaybar das gemacht hat. Die Muslime haben Khaybar befreit und die Leute von Khaybar wollten in ihren Ländern arbeiten. Der Prophet hat mit ihnen abgemacht, weil das Land ist ihm geworden. Er hat dies bestätigt, dass sie drin arbeiten und er bekommt, sallallahu alaihi wasallam, die Hälfte. Und die meisten Gelehrten bestätigen das. Einige Gelehrten sagen, nein, das geht nicht. Das wird bewässern oder die Kerne säen, Samen sozusagen geben. Das sagen manche, nein. Aber eigentlich, das Hadith ist hier klar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das selber gemacht hat. Weil das eine Art Partnerschaft ist. Ich gebe dir das Land und du arbeitest drin. Und am Ende, du bekommst einen Anteil von dem Gewinn, ich bekomme einen Anteil vom Gewinn. Hauptsächlich hier haben manche Gelehrten gesagt, man muss genau wissen, wie lange. Andere sagen, da braucht man nicht unbedingt genau zu wissen, wie lange, sondern es ist genug, dass man einen Vertrag hat. Und Ali radhiyallahu alayhi, Abu Bakr und Umar und von Sahaba und andere Imame, wie Imam Ahmed und andere und die meisten großen Gelehrten, die bestätigen das. Das geht. Aber einige von Ahnaf haben das gesagt, es ist verboten. Aber der Beweis, was sie, oder den Beweis, was sie bringen, das ist nicht deutlich und genug für so ein Verbot auszusprechen. Allah Ta'ala ala ala. وعن حنظلة بن قيس قال سألت رافعة بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات ماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع اهلك هذا واسلم هذا واسلم هذا واهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا فلذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا باس به رواه مسلم وفيه بيان لما اجمل في المتفق عليه من اطلاق النهي عن كراء الارض. اذا بارك الله فيكم كان في هناك نهي عن كراء الارض في اول الامر لماذا لان الناس ما كان عندهم الا هذا فلما صارت الأمور ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن بهذا ولكن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واضح الذي هو أنه يكري منه الأرض ولكن ما يأخذ كل من نصف المحصول أو نسبة من المحصول إنما يأخذ منطقة معينة فقد الزرع يهلك وتلك المنطقة لا تهلك أو العكس. فحتى ما يكون غبا لأحد الطرفين لأحد الشريكين، وحتى ما يكون هناك جهالة في الأمر، فأولا كان زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل نفسه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، بل كان في عهده يفعل. ابن عمر قال: قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أدري كم هو. الأربعاء يعني جمع ربيع، يعني الجدول من الماء. وكذلك بارك الله فيكم حديث ابن عمر أنه كان يعطي أرضه بالثلث والربع ثم تركه، ولكن هذا كما ذكرنا بارك الله فيكم فيه هذه المسألة، المسألة أنه في أول العهد كان ذلك، أو هذا لما ما تعلم القيمة، ما تعلم ما يعلم الكراء، أو أنه يختار جزء معين وفيه غرر وجهالة فهذا لا. أما عموم الأرض فهذا ما فيه شيء. بارك الله فيكم. حنظل بن قيس رضي الله عليه زاكت إجهاب رافع ابن خديج gefragt bezüglich Verpachten eines Grundstückes mit Gold und Silber. Er sagte, es ist kein Problem. Die Leute damals, die haben Land verpachtet zur Zeit vom Propheten Muhammad auf Al-Madianat, das sind, wo die Wasser sozusagen Becher, wo das Wasser fließt. Und Aqbal al-Jadawun, hat gesagt, die Leute zur Zeit von Prophet Muhammad sallam haben Grundstück vermietet oder verpachtet und die haben die Erträge von den Pflanzen, die um das Wasser waren, um die Becher, und etwas von Pflanzen. Dann geht ein Teil davon kaputt und das andere nicht oder umgekehrt. Und es gab keine andere Möglichkeit, dass man etwas mietet oder vermietet, außer das. Deshalb hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das verboten. Aber wenn das bekannt ist und garantiert ist, dann ist das kein Problem. Rawah Muslim. Das ist bei Muslim. Und das ist eine Erklärung für das Allgemeine, was gesagt worden ist. Das heißt, die Gelehrten, manche sagen, das geht nicht überhaupt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam verboten hat, dass man ein Grundstück vermietet oder verpachtet an eine andere für bestimmte Zeit und da bekommt man etwas von der Ernte. Aber das war am Anfang an, weil die Leute nichts gehabt haben und der Prophet wollte, dass sie arbeiten. Deshalb hat er das gemacht. Aber später war das erlaubt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat. Erstens. Zweitens, denke mal, du sagst einer Person, okay, ich werde das Grundstück bewässern. Ich werde Wasser dort arbeiten und ich werde Wasser bringen. Aber ich nehme nur diese Stelle am Bach. Das wird an Versammlung Wasserbecken. Alles andere will ich nicht. Ja, hier, das ist nicht in Ordnung. Warum? Weil es sein kann, dass nur diese Ecke, gut wird und alle anderen Ecken, die Pflanzen sterben. Oder umgekehrt. Am Bach sterben und woanders sind sie alle heile. Deshalb, damit man keine Ungerechtigkeit hier bekommt oder damit man das selber nicht macht, da hat der Prophet am Anfang gesagt, nein, das geht nicht. Aber später hat er selber in Khaybar gemacht, sallallahu alaihi wa sallam. وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. هناك أحاديث فيها نهي عن المزارعة وأحاديث فيها إثبات للمزارعة، فكيف نوفق بينهما؟ قيل أن النهي كان في أول الأمر لحاجة الناس، ولأن المهاجرون ما كان لهم أرض، ولأن المهاجرين ما كان لهم أرض، فأمر الأنصار صلى الله عليه وسلم بالتكرم بالمواساة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسكها. يعني عندك أرض، إما أنك أن تستخدمها أو تعطيها لأخيك هو يستخدمها. وزيد بن يعني هذا هو المعنى الصحيح، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. ثابت بن الضحاك رضي الله عليه تصير تصير خوفية محمد صلى الله عليه وسلم فبوتن هاد المزارع. المزارع ايش بدي اسكلر دو دو اين اين باختنا جبت دي كيرنه دي سيرنه و دي اندر دي اندر باختنا جبت شتك لاند و دان بكومن زي ام اند اتراس فون جيفن. اسكاب هير اين فبوت و دي بروفيت هات befohlen, dass man mietet, das Grundstück oder das Land mietet. Hier war Kalafikum, dieses Verbot war am Anfang. Die Sahabe, die aus Mekka gekommen sind, die haben nichts gehabt. Deshalb wollte der Prophet Muhammad sallam, dass sie mit ihren Brüdern arbeiten, dass sie einen Anteil vom Gewinn bekommen. Und später, dann war das total anders, weil der Prophet Muhammad sallam selber mit Khaybar gemacht hat, mit den Leuten von Khaybar. والله تعالى أعلى وأعلم. تزود أم أنفق وادي في تنوت مش سو فيل أما شبيتا فما نهدس unbedingt benötigt. والله تعالى أعلى وأعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه. وعن رافع بن خديج قال قال الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. هنا بارك الله فيكم في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من حجمه أجره، والثاني أنه قال كسب الحجام خبيث. فكيف نوفق بين هذين الدليلي؟ قال بعض أهل العلم أن هنا النهي عن أخذ أجرة الحجامة، قالوا النهي للتنزيه وليس للتحريم، يعني هذا للتنزيه أنه ما تأخذ. ومن أهل العلم من قال مكروه، ومنهم من قال أن الإنسان إذا أخذ، إذا كان حجاما، أولا الحر ما يعمل بالحجامة، يعني ما يجعل لها مصدر كسب. فإذا ما كان ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لمحيصة، قال: أعلفه نواضحك عفوا، يعني الدواب، يعلف فيه الدواب. وهنا كسب الحجام خبيث يعني غير طيب، ولكن لم يقل أنه حرام، ولم يقل أنه حرام. فإذا أعطي الإنسان فليأخذ وليجعله في الدواب ويجعله في أمور أخرى، أنا ما يأخذه هو، والله تعالى أعلم. ولا يحترف الحر الحجامة، شكون لا يحترفها، يعني ما يجعلها عمل ثابت له بحيث يأخذ فلوس من الناس لأجل. إذا أعطوه لا بأس، أما هو ما يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. وهذا لأن المسلم يعين أخاه المسلم، والحجامة فيها إعانة على الخير، والله أعلم. بارك الله فيكم. حديث 847 كلامه من بتف سيفش. Können die Brüder und Schwestern gut hören? Ja. Tut mir leid, dass ich unterbrochen habe, aber Barakallahu fikum, das war sehr wichtig. Deshalb musste ich rangehen. Khair inshallah. Wir waren bei Al-Hijama, bei Hadith 846, 847. Ibn Abbas sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Hijama machen lassen. Hijama, das wird Schröpfen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat sich schröpfen lassen. Und er sagte, er hat sich schröpfen lassen und er hat dem Schröpfer etwas gegeben. Wäre es haram gewesen, dann hätte er nicht gegeben. Das ist bei Al-Bukhari. Und Hadith 847, Rafi' bin Khadij, radiyallahu anhu, sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, der Lohn oder Entgelt für den Schröpfer ist unrein. Ist Böses, sozusagen. Das ist bei Muslimen. Jetzt aus diesen Hadithen, was können wir sagen, Barakallahu fikum? Es war Schröpfen erstmal für die Brüder und Schwestern, vielleicht einige wissen das nicht. Das ist Barakallahu fikum, dass man Blut saugt vom Körper eines Menschen bezüglich oder mittels Gläser, da tut man an bestimmten Stellen vom Rücken und dann wird das Blut erstmal, das wird so ein bisschen geschnitten, die Haut. Und dann tut man diese Gläser drauf und dann wird das Blut gesaugt, was nicht gut ist. Und dies nennt man Schröpfen. Und Schröpfen ist sehr gut. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, in jedem Himmel, als er die Himmelreise gehabt hat, in jedem Himmel haben die Engel zu ihm gesprochen und die haben ihm gesagt, empfehle deine Nation mit Schröpfen, weil Schröpfen Gesundheit ist oder gesund ist. Deshalb Schröpfen ist gut und der Prophet Muhammad sallam hat dem Schröpfer etwas gegeben. Aber die Gelehrten des Islam haben unterschiedliche Ansichten diesbezüglich gehabt. Natürlich, weil die andere Überlieferung, der Prophet Muhammad sallam sagte, der Entgelt von einem Schröpfer ist khabith, ist nicht gut. Und jetzt, wie könnte man kombinieren? Die Kombination ist erstmal so. Man sollte nicht als Tätigkeit Schröpfer sein. Du kannst den Leuten helfen dabei, du kannst schröpfen, ist kein Problem, das ist gut. Aber du sollst das nicht sozusagen als Beruf nehmen, Schröpfer. Erstens. Zweitens, wenn jemand dir Geld gibt, dann bei manchen Gelehrten sagen, ist es kein Problem, man kann das nehmen. Und was mit dem Hadith ist, dass Entgelt für einen Schröpfer Böses ist, der Prophet sagte nicht haram, er hat nicht gesagt verboten, der hat gesagt nicht gut, nicht rein. Warum nicht rein? Weil eigentlich durch Schröpfen man nimmt das schlechte Blut raus. Und das sollte man nicht mehr, etwas, was man Schlechtes weggenommen hat, da sollte man Geld bekommen. Und noch dazu, Barakallahu fikum, weil Schröpfen eine Handlung ist, die gut für einen Muslim ist. Und ein Muslim sollte seinem Bruder helfen. Und deshalb, da sollte er dafür kein Geld nehmen. Aber wenn er Geld nimmt, dann sagen Gelehrten, das ist okay. Einige sagen erlaubt, einige sagen, es ist verboten und andere sagen, es ist unerwünscht. Und dann sagen sie diese Überlieferung, dass der Prophet verboten hat oder dass er gesagt hat, Kasbul Hajjami Khabith, sie haben gesagt, das heißt, dass es eine Art Kritisieren des Lohnes für den Schröpfer, wenn er das als sozusagen als Arbeit macht, als Job macht. Und es gibt eine andere Überlieferung, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte zu Muhaisa, oder Muhaisa sagt man auch, er sagte ihm, als er gefragt ist, o Prophet, was, wenn ich jemand schröpfe und der gibt mir Geld, nehme ich, der hat ihm gesagt, a'lifu nawadiha. Das wird, gibt es als Futter für die Tiere, die du hast. Deshalb, ein, barakallahu fikum, ein freier Mensch, ein sozusagen ein Moslem, sollte das nicht als Job nehmen. Der kann schröpfen, der macht das, kein Problem. Aber der führt das, meine ich. Oder der lässt sich schröpfen, aber wenn er kann Geld geben, kann Geld geben. Und wenn derjenige Geld nimmt, dann sollte er das nicht für sich selber nehmen, sondern der sollte das was in eine Sache tun, was nicht wichtig ist. Wallahu ta'ala ala wa ala. Nochmal, manche Gelehrten sagen, das geht. Andere sagen, das geht nicht, weil das haram ist. Und andere sagen, das ist unerwünscht. Aber allgemein, wenn du jemanden schröpfst und der gibt dir Geld, du kannst nehmen, du kannst das spenden, du kannst das etwas damit tun, aber du sollst das nicht als Arbeit oder als Job nehmen. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره سبحان الأول الذي حلف بسم الله سبحانه وتعالى وعاهد وأعطي الأمان بسم الله ولكنه نكث وغدر والثاني بيع الحر والثالث إنسان عمل أجيرا لآخر ولم يعطيه أجره والعياذ بالله انتبه قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة طيب الحجام أيضا يفعل شيء ولكن هم الأمر يختلف الأمر يختلف والله تعالى على وعلى بارك الله فيكم أبو هريرة رضي الله عليه زاكت الله وفيك محمد صلى الله عليه وسلم زاكت الله سبحانه وتعالى زاكت drei Leute bin ich ihr Gegner am letzten Tag Allah ist der Gegner von ihnen am letzten Tag eine Person wurde Sicherheit gewährt oder wurde gegeben mittels meines Namens oder mittels Allahs und dann hat er sich daran nicht gehalten. Eine Person, der einen freien Mensch verkauft hat und er hat das Entgelt für sich selber genommen. Und eine Person, die einen Angestellten gehabt hat oder Arbeiter und diese Person hat für ihn gearbeitet und er hat ihm aber seinen Lohn nicht gegeben. Das ist in Sahih Muslim. Das ist in Sahih Muslim, dieses Hadith. Das bedeutet, drei Leute werden am letzten Tag gegen Allah subhanahu wa ta'ala sein. Das ist sehr gefährlich. Das bedeutet, da muss man aufpassen. Nicht, dass man eine Tat von diesen macht. Das erste ist, eine Person kommt und sagt, Wallah, wenn ihr mir Geld gibt, dann werde ich euch zurückgeben. Oder wenn ihr mir das macht, Wallah, werde ich das tun. Und die Leute haben Vertrauen zu ihm durch das Schwören bei Allah. Aber diese Person hält sich nicht daran, was er versprochen hat oder was er gesagt hat. Die zweite Person ist eine Person, der kommt zum Beispiel, eine Person ist freiwillig, der ist kein Sklave, verkauft ihn. Verkauft einen für freie Person und er sagt, ja, ich verkaufe dir den. Verkauft ihm, der nimmt Geld und er geht weg. Der andere sagt, ich bin frei, ich bin kein Sklaven, damit er mich verkauft. Drittens, eine Person arbeitet für die andere und der Arbeitgeber gibt nicht dem Lohn dass die Person seine Arbeit oder die Arbeit durchgeführt hat. Und das ist sehr schlimm. Das heißt, man sollte den Leuten, die etwas geleistet haben, ihr Entgelt oder ihren Lohn geben, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat, Das zu machen. Allah Ta'ala alam. Allah alam. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرجه البخاري. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. يا أخوة الحديث الأول فيه مسألة الأجر على الرقية أو قراءة القرآن، وهذا اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه على قولين، منهم من يرى أنه جائز ومنهم من يرى حرمة هذا الأمر، منهم من يرى الجواز ومنهم من يرى الحرمة. فالجمهور منهم مالك والشافعي يرون جواز الأجرة على تعليم القرآن لرجل لا يوجد له عمل آخر إلا هذا، يعني يتفرغ لتعليم القرآن، فكيف سيعيش هذا وسيأكل ويشرب؟ فلا بد أن يعطى أجرة. ومنهم من يرى من أهل العلم أنه مكروه أو حرام أخذ يعني أكل أموال الناس بقراءة القرآن، فإذا كان قراءة القرآن مثل هذا الذي يفعل على المقابر ويفعل هذا الأمر فهذا لا يجوز. أما إذا كان إنسان رقى آخر فأعطاه شيء على ذلك فلا بأس. وإذا كان الإنسان أستاذا مثلا وكان يعلم القرآن وما له إلا هذا فيجوز. أما انتبهوا يا أخوة، أما أن يأخذ أجرا على أنه يقرأ القرآن للإمامة فهذا لا يجوز، لأن الإمامة بارك الله فيكم ليست يعني قراءة القرآن في الصلاة ليست عملا مثل الأعمال الأخرى، هذا واجب شرعي، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. أبو داود روى حديث عبادة بن الصامت قال عبادة علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عليها في سبيل الله، فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا مما كنت أعلمه الكتاب والقرآن فليست لي بمال فأرمي عليها في سبيل الله، فقال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. قال أهل العلم أن هذا لأنه كان من أهل الصفة، كان مسكين ما عنده شيء، وكذلك كان يأخذ صدقات من الناس، فالنبي كره لعبادة أن يأخذ مثل هذا الشيء، وليس أنه حرم عليه هذا الأمر، والله تعالى أعلم. على كل البخاري استطرد في جواز الأجرة على الرقية، وأخذ حديث أبو موسى الأشعري أبي سعيد عفوا في رقية بعض الصحابة لبعض العرب لما اشترط عليه أن يأخذ شيء على الرقية. إذا علم القرآن وما له إلا هذا الأمر فلا بأس، وإذا أعطي فليأخذ. أما إذا يعني جعل ذلك مثل هؤلاء الذين يقفون على المقابر ويقرأوا القرآن على أموات فهذا سحت وهذا حرام والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. أما الحديث الذي بعده هو حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فهذا فيه بارك الله فيكم أن الإنسان ما يأكل حقوق الناس ويعطيهم أجورهم لعمل عملوه له. وأما حديث من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته أي فليتفق على الأجرة من أول، لأنه إذا ما اتفقا فيما بعد سيحصل بينهم شجار وخصام، هذا يقول ظلمني هذا يقول ظلمني، فمن أول يتفق على السعر ويعطى، وهذا أفضل شيء والله تعالى على وعلم. بارك الله فيكم. حديث أخ تندد من الفاتسي ابن عباس رضوان الله عليه زاكت das wahrhaftigste was ihr dafür Lohn oder Geld nehmen könnt ist das Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Das war Al-Bukhari. Und zwar, dies Hadith hat damit zu tun, darf man für Koran lesen oder für Ruqya lesen? Ruqya, wenn jemand krank ist. Oder wenn jemand, jetzt wenn jemand krank ist, man liest bei ihm Koran. Meistens macht man bei Leuten, die von Magie betroffen sind oder bösen Blick oder von Jinn. Da liest man bei ihnen Koran. Dies nennt man Ruqya. Darf man für Ruqya oder für Koran lesen Entgelt nehmen? Die Gelehrten des Islam haben verschiedene Ansichten. Die meisten von ihnen, die sagen, das geht wie Malik und Shafi'i. Natürlich unter bestimmten Bedingungen. Wie zum Beispiel, wenn ein Koranlehrer Koran beibringt und er hat keine andere Möglichkeit. Er kann nicht was anderes tun. Entweder muss er den Leuten Koran beibringen oder muss er arbeiten. Aber beides geht nicht. Deshalb, der darf nehmen. Aber eine Person, der hat und der kann unterrichten, der braucht das nicht zu nehmen. Dann barakallahu fikum, es gibt eine Überlieferung von Ubad ibn Samit. Er hat ein paar Leute von Ahl-Sufa. Ahl-Sufa, die waren die Leute, die arm waren, vor der Moschee haben sie gelebt. Die waren gar nicht. Das wird von Vermögen. Sie haben gar nicht gehabt, Entschuldigung. Nee, sie waren gar nicht. Sie waren Sahaba. Aber sie hatten gar nicht. Und sie haben gelebt von Spenden von den Leuten. Der hat ihnen beigebracht, eine Person hat ihm einen Bogen geschenkt. Und beide sagten, das ist Bogen, das ist kein Geld. So ist er zum Propheten gegangen. Er hat ihm gesagt, der hat mir das gegeben. Der Prophet sagte, wenn du eine Kette von Feuer am letzten Tag haben willst, dann nimmst du das. Ja, von einer Seite hier, du darfst nehmen. Im Hadith von Ibn Abbas. Hadith Ubadah sagte ihm nein. Dann gibt es doch ein drittes Hadith, Hadith Abi Sa'id al-Khudri. Die eine Gruppe von Sahaba waren auf der Reise und die waren bei Arabern, die keine Muslime waren, bei Bedouinen. Und die haben Ruqya gemacht und die haben etwas verlangt. Und zwar, sie haben Schafe verlangt und sie haben das bekommen. Sie haben dem Propheten gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, auch gib mir einen Anteil. Jetzt haben die verschiedene Beweise. Wie können wir kombinieren da? Die Kombination, aufpassen. Barakallahu fikum. Ist es erlaubt, für Beibringen des Korans Entgelt zu nehmen oder Lohn zu nehmen, wenn man keine andere Möglichkeit hat? Zweitens, man darf das nicht als Arbeit machen, dass man nur Koran rezitiert bei den Leuten. Drittens, wenn Leute dir geben, weil du Ruqya gemacht hast, dann kannst du nehmen. Viertens, wenn diese Leute bekannt sind, dass sie zusammen arme Leute sind und sowas, nimm nicht. Weil dieser Ahl-Sufa, der von Ahl-Sufa, der Ubadah was gegeben hat, die macht das nicht. Oder willst du ein Kette von Feuer haben? Dann fünftens, diese Leute, die vor den Gräbern stehen, oder vor den Friedhöfen und die lesen Koran auf Verstorbene, diese Leute, barakallahu fikum, oder für Verstorbene, Entschuldigung, diese Leute, was sie machen, was sie vom Geld nehmen, das ist Haram. Das ist Sucht. Weil sie Bid'a begehen und Haram begehen. Weil sie durch den Koran Geld verdienen. Das ist anders als Koran beibringen und dass man Koranlehrer ist. Und auch, barakallahu fikum, ein Imam übrigens, der für das Gebet oder für Koran rezitieren, im Gebet Geld nimmt, das ist auch Haram. Also, er sich um die Leute kümmert, um Kinder Koran beibringt und sowas, ist kein Problem, der kann was nehmen. Aber nicht für das Gebet an sich selbst, weil das Gebet religiöse Pflicht ist und für religiöse Pflichten darfst du kein Geld nehmen. Aufpassen. Wallahu a'lam. Ibn Hadith 850, Ibn Umar sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, ihr müsst demjenigen, der für euch gearbeitet hat, seinen Lohn geben, bevor sein Schweißtropfen trocknen. Das heißt, bevor sein Schwitzen trocknet, dann musst du ihm seinen Lohn geben. Das heißt, du beeilst dich, indem du den anderen ihre Rechte gibst. Und du darfst nicht zum Beispiel wie manche Leute zögern und zögern, komm morgen, übermorgen, übermorgen. Wir sind, barakallahu fikum, Muslime. Und subhanallah, manche Leute, Der lässt die Leute und der geht einfach weg und der gibt ihnen ihr Lohn nicht und die warten und die gehen pleite oder die bekommen große Probleme, Auzubillah, möge Allah uns bewahren. Und dies am letzten Tag, wie wir schon gesagt haben, Allah ist Gegner von dieser Person. Allah ist Gegner von dieser Person. وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. Eine Person hat einen Arbeiter bestellt, angestellt und der Arbeiter hat alles gemacht und dann hat ihm seinen Lohn nicht gegeben. Hadith 851 وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري رضوان الله عليه sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم sagte, wer einen Arbeiter Angestellter bestellt oder angestellt hat, muss ihm sein Lohn bestimmen. Das ist Barakallahu fikum wichtig. Warum? Wenn jemand bei dir arbeiten wird und der kennt seinen Lohn nicht, dann kommt er am Ende und der verlangt von dir viel oder du gibst ihm wenig. Und es kann sein, dass beide Streit anfangen. Deshalb damit man Streit aus dem Weg hat und damit man keinen Streit oder sozusagen kein Gefühl hat, ja, mir wurde Unrecht getan, dann sollte man von Anfang, bevor man arbeitet, sagen, du bekommst so viel, du bekommst so viel, ich gebe dir so viel und fertig. Und da muss man natürlich an das Wort halten. والله تعالى أعلم وأعلم صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم das nächste Mal إن شاء الله sprechen wir باب إحياء الموات das wird بارك الله فيكم Kapitel wer ein Land wer ein freies Land sozusagen wie in der Wüste oder sowas wer dort dieses Land bewässert und dienstbar macht, dass man dort pflanzen kann, oder das ist sein Eigentum geworden. Auf jeden Fall, das werden wir beten, das nächste Mal, inshallah, erklären. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, ruhu athan.